multikulturell und auch nicht tolerant. In eurer schönen bunten Welt bin ich der braune Querulant. Ich bin zum Idiot geworden, ich bin braun mit euch nicht zu verstehen. Ich bin der braune Querulant. Ich bin so wie ich bin, brauch mich vor euch nicht zu verstecken. Ihr und eure heile Welt, ihr kennt mich alle mal. Ich scheiß auf eure Diskurs, eure operierten Weiber, eure aufgemotzten Karren und bekackten Markenkleider. Hasst mich ruhig, denn ich kann euch genauso wenig leiden. Ich bin der Strom und so wird es immer bleiben. Ich bin so wie ich bin, brauch mich vor euch nicht zu verstecken. Ihr und eure Spaßgesellschaft, ihr kennt mich alle mal. Stehen keine Tränen der Rührung im Gesicht, wenn der Bundespräsident vor der Knesset spricht. Wenn alle stolz verkünden, dass sie sich schämen, dass sie Deutsche sind, kann ich nur müde gähnen. Denn ich bin so wie ich bin, um mich verstecken, ihr und eure Schuldgefühle, ihr kennt mich alle mal. Ihr kennt mich mal alle, ihr kennt mich alle mal. Ihr kennt mich mal alle, ihr kennt mich alle mal. Ihr kennt mich mal alle.